Wer befolgt welche Regeln? Und welche Verhaltensregeln galten nun bei den Jägern und Sammlern? Jedenfalls nicht überall die gleichen. Denn es gab ja keinen übergeordneten Gott im Himmel, der es für alle einheitlich hätte regeln können. Weil es in den einzelnen Regionen so verschiedenartige Tierarten, Pflanzen und Landschaften gab, gehorchten die Menschen auch unterschiedlichen Regeln. In Zungir galten andere als in Ochalo und dort wiederum andere als in Lascaux oder Stadel. Doch wie diese Regeln genau aussahen, das wissen wir nicht. Anders als bei den Nayakas in Südindien, die wir ganz einfach nach ihren Regeln fragen können, gibt es in Zungir, Ochalo, Lascaux und Stadel niemanden mehr, der uns antworten könnte. Und nur sehr wenige Fundstücke. Und die können obendrein auch noch ganz unterschiedlich gedeutet werden. So gibt zum Beispiel eines der etwa 17.000 Jahre alten Bilder aus der Höhle von Lascaux den Forschenden Rätsel auf. Zwar sehen die meisten darauf einen Mann mit Vogelkopf über einem zweiten Vogel und neben einem Bison. Die Frage ist jedoch, was soll es bedeuten? Einige Archäologen glauben, dass der Bison den Mann angegriffen hat und der Mann tot umgefallen ist. Sie sagen, dass der Vogel unterhalb des Mannes seine Seele darstellen soll, die ihn im Moment des Todes verlässt und davonfliegt. Dann wäre es vielleicht nicht mal ein normaler Bison, sondern ein Wesen, das den Tod verkörpert. Die Archäologen, die das so sehen, meinen, das Bild sei ein Beweis dafür, dass die Menschen vor 17.000 Jahren an etwas glaubten. Daran, dass sich die Seele nach dem Tod aus dem Körper befreit und in den Himmel aufsteigt oder in einen anderen Körper schlüpft. Und wer weiß, vielleicht haben diese Archäologen ja recht. Vielleicht aber auch nicht. Wir haben keine Möglichkeit, es herauszufinden. Könnte ja auch sein, dass das, was wie ein Vogelkopf aussieht, ein ganz normaler Männerkopf sein soll. Gezeichnet von jemandem, der einfach keine Köpfe zeichnen kann. Immerhin hat er die Hände und Füße auch nicht wirklich gut hinbekommen. Und selbst wenn es tatsächlich ein Vogelkopf sein soll, wer sagt uns, dass er nicht auf dem Körper eines Steinzeit-Batman oder eines Steinzeit-Superman sitzt, der ein fieses Bison-Monster in Schach hält und allen Attacken ganz cool ausweicht? Oder andere Möglichkeit, der Mann kippt gar nicht tot um, sondern breitet nur seine Arme aus, um den Bison zu knuddeln. Und der Bison senkt den Kopf, um sich streicheln zu lassen. Dann wäre es ein Bild über die Freundschaft zwischen Mensch und Tier. Und so könnten wir endlos weiter rätseln. Doch was würde das bringen? Wenn man etwas nicht genau weiß, dann sollte man es ehrlich zugeben. Wir werden nicht mit Sicherheit sagen können, woran die Steinzeitmenschen glaubten und was sie sich erzählten. Es ist ein riesiges schwarzes Loch, das da in unserem Wissen über die menschliche Geschichte klafft.